NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Helmut Kraus liest nun wieder aus dem Roman Gargantua und Pantagruel von François Rabelais. Das erste Buch des fünfteiligen Werkes handelt von den Taten und Abenteuern des Riesen Gargantua, der, wie wir im sechsten Kapitel hörten, auf abenteuerliche Weise zur Welt kam, nämlich durch das Ohr seiner Riesenmutter Gargamella. In den folgenden Kapiteln hören wir von des Gargantua Jugend, seiner Kleidung, seinen Schaukelpferden, seinem Arschwisch und seinem ersten Schulunterricht, bei dem ihm das Schulbuchwissen seiner Zeit eingetrichtert werden soll. Hören Sie wieder Helmut Kraus. Kaput 15. Wie Gargantua zu anderen Pädagogen kam. Da bemerkte sein Vater, dass er zwar außerordentlich eifrig studierte und alle Zeit damit zubrachte, aber trotzdem keinen Erfolg aufzuweisen hatte. Im Gegenteil, ganz blöde, hirnfaul, glotzäugig und albern wurde. Als er darüber bei Don Philipp von Marais klagte, dem Vizekönig von Papeligos, gab ihm dieser zu verstehen, es sei besser, gar nichts zu lernen, als aus solchen Büchern und unter solchen Lehrmeistern. Denn ihr Wissen sei eitel Verbohrtheit und ihre Gelahrtheit nichts als Possenwerk, das jeden edlen und guten Geist schände und die Blüte der Jugend vergifte. Schaut euch zum Beweis einen unserer zeitgemäßen Jünglinge an, der nur 2 Jahre studiert hat. Falls er nicht klüger, beredter, gewandter als euer Sohn ist, unterhaltender und wohlgesitteter in jeder Umgebung, so sollt ihr mich künftig einen Speckhacker von Braine heißen. Grangosier war einverstanden und die Probe sollte angestellt werden. Beim Abendessen führte besagter Don von Marais einen seiner Pagen von Villegongy vor, namens Eudemon, so wohl gekräuselt, so zierlich, fein abgestäubt und holdselig in seiner ganzen Art, dass er weit eher einem Engelein als einem Menschenkinde glich. Alsbald wendete er sich an Grangosier. »Seht ihr diesen Knaben? Noch ist er keine 16 Jahre alt. Wenn's euch gelüstet, wollen wir versuchen, was für ein Unterschied sei zwischen dem Wissen eurer altmodischen Haarspalter und Silbenfresser und dem unserer jungen Leute aus der neuen Schule.« Der Vorschlag war Grangosier genehm und er wünschte, eine Rede von dem Pagen zu hören. Da ersuchte Eudemon seinen Herrn, den Vizekönig, um Urlaub hierzu, stellte sich dann auf, seine Mütze in der Hand, und begann freimütigen Antlitzes mit rosigem Mund, den Blick stät, aber voll jugendlicher Bescheidenheit auf Gargantua gerichtet, eine Lobrede auf diesen. Erstens wegen seiner Tugendhaftigkeit und lauteren Sitten, zweitens wegen seines Wissens, drittens wegen seines Adels, viertens wegen seiner körperlichen Schönheit und fünftens ermahnte er ihn gar sänftlich, seinen Vater gebührend zu ehren, der sich so viel Mühe kosten lasse, ihm eine tüchtige Erziehung zu verschaffen. Endlich und sechstens bat er ihn um seine Gnade für sich selbst, den geringsten seiner Diener, denn nichts anderes erflehe er so inbrünstig vom Himmel, als dass ihm verliehen werde, einem solchen Herrn in wohlgefälligen Diensten untertan zu sein. All dies brachte er mit schicklichen Bewegungen hervor, in deutlicher Aussprache, in geläufigem, wohlgesetztem und schönem Latein, so dass er weit mehr einem Gracchus, einem Cicero oder Aemilius vergangener Zeiten ähnelte, als einem Sprössling seines Jahrhunderts. Gargantua war davon tief betroffen. Er fing an, wie ein Hornochse zu heulen, barg das Gesicht in der Mütze und verstummte, so dass man ihm ebenso wenig eine Silbe entlocken konnte, als einem toten Esel einen Furz. Seinen Vater aber befiel ein solcher Zorn, dass er den Magister Gackele umbringen wollte. Doch Herr von Marais besänftigte ihn mit bescheidenen Worten, so dass er es bei dem Befehl bewenden ließ, man solle jenem sein Gehalt aushändigen und ihm wie einem Propst zu trinken geben, dann möge er sich zum Teufel scheren. Auf solche Weise, sprach er, kann er seinem Gastwirt nicht viel kosten, wenn ihn zufällig heute im Rausch der Schlag trifft. Meister Gackele nahm seinen Abschied und Grangousier beratschlagte mit dem Vizekönig, welchen Lehrer man berufen könne. Es war zwischen ihnen ausgemacht, dass Ponokrates, der Pädagog des Eudemon, diesen Posten bekleiden und sich mit seinem Zögling nach Paris aufmachen solle, dort Umschau zu halten, was für Studien die jungen Franzosen gerade nachgingen. Kaput 16. Von des Gargantuas Sendung nach Paris, von seiner Riesenstute und wie selbige die Kuhfliegen von Beauce ausrottete. Zu eben der Zeit schickte Phaiolis IV. Von Numidien an Grangousier die gewaltigste, größte und ungeheuerlichste Stute, so je gesehen ward. Denn bekanntlich kommt aus Afrika immer etwas Neues. Sie war so dick wie 6 Elefanten und hatte die Hufe in Zehen gespalten wie des Julius Cäsar Pferd, Schlappohren wie die Ziegen von Languedoc und ein kleines Horn am Hintern. Ihr Haar war brandfuchsrot mit Grau gesprenkelt. Doch am erstaunlichsten präsentierte sich der Schwanz. Er war nämlich klotzig und viereckig wie der St. Markusturm von Langeais, dazu verästelt und kranig wie die Ähren am Korn. So ihr euch deshalb verwundert, wundert euch vielmehr über den Schwanz der skythischen Widder, der mehr als 30 Pfund wiegt, und gar den der syrischen Hämmel, welchen man, falls Theno die Wahrheit vermeldet, einen Karren am Hintern anhängen muss, damit sie ihn überhaupt tragen können, so gewaltig und gewichtig ist er. Freilich, der Eure ist daneben höchst jämmerlich, ihr Hurenjäger vom flachen Lande. Besagte Stute wurde über das Meer in 3 Kauffahrteischiffen und einer Brigantine bis zum Hafen von Olon in Talmudois gebracht. Als Grangousier sie sah, rief er, »Die kommt wie gerufen, um Gargantua nach Paris zu tragen. Sapperlot, nun wird alles recht. Er soll dermaleinst ein gelehrter Kauz werden. Wären ihre Gnaden die Viecher nicht, lebten wir alle geistlich und gelehrt.« Tags darauf, nach dem Frühtrunk, wie sich's versteht, brach Gargantua mit seinem Lehrer Ponokrates und dem Gefolge auf, und mit ihnen auch Eudemon, der junge Page. Da es heiteres und mildes Wetter war, hieß ihn sein Vater fahlrotes Schuhwerk anziehen. Babin gibt Halbstiefel an. Also zogen sie ganz vergnügt und lustig auf der Landstraße bis oberhalb Orléans. Dort stand ein ausgedehnter Wald, an die 35 Meilen lang und 17 breit oder so ähnlich. Diesen bevölkerten dichte Schwärme von Ochsenfliegen und Hornissen, welche die armen Stuten, Esel und Pferde heimtückisch und mörderisch zu schröpfen pflegten. Aber Gargantuas Stute rächte die Buschkleppereien, denen bis dato ihre Stammverwandten allda zum Opfer gefallen waren, und dies auf eine Art, deren sich die Angreifer nicht versehen hatten. Denn kaum waren sie in den Forst eingetreten, und kaum hatten die Hornissen den ersten Vorstoß gewagt, da zog sie ihren Schweif vom Leder und scharmützelte ein kleines damit, aber so erfolgreich, dass der ganze Wald zusammengefegt wurde, nach rechts und links, hin und her, kreuz und quer, von oben nach unten legte sie das Gehölz nieder wie ein Mäher die Schwaden. Dergestalt, dass sich seither keine Spur von Wald oder Kuhfliegen entdecken lässt, sondern das ganze Land urbar ist. Gargantua hatte seine herzliche Freude dran, und ohne sonst ein Wort zu verlieren, sagte er zu seinen Leuten in ihrer Landessprache, »Je trouve Beauce«, wovon das Gebiet den Namen Beauce erhielt. Aber vor lauter Gaffen und Maulaffenfeilhalten vergaßen sie zu frühstücken. Zum Gedächtnis hieran leben die Edelleute von Beauce noch heutigen Tags, vom Maulaffen feilhalten, befinden sich aber ganz vortrefflich dabei und spucken nur desto besser. Endlich kamen sie nach Paris. Dort erholte sich Gargantua erst 2 oder 3 Tage mit seinen Gefährten, zechte weidlich mit ihnen und erkundigte sich auch, was für Gelehrte zurzeit in der Stadt hausten und wo man den besten Wein trinke. Kaput 17. wie Gargantua den Parisern sein Willkommen bot und die großen Glocken von Notre-Dame an sich nahm. Einige Tage drauf, als sie sich ausgeruht hatten, erging er sich in der Stadt und ward allenthalben wie ein Wundertier angestaunt. Denn die Pariser sind so albern, kindsköpfisch und wunderfitzig von Natur aus, dass ein Gaukler, ein Neuigkeitskrämer, ein Maultier mit Zimbeln oder ein Fiedler auf einem öffentlichen Platz eine größere Menschenansammlung verursachen kann als der trefflichste Evangelienprediger. Demgemäß verfolgten sie unseren Freund so zudringlich, dass er schließlich auf den Türmen der Liebfrauenkirche Rast machen musste. Als er hier all das Menschenvolk rundherum sah, sprach er vernehmlich: »Ich glaube, diese Gaffaffen warten drauf, dass ich ihnen ein Bankett zur Feier meiner Ankunft veranstalte. Das ist ganz in der Ordnung. Ich will ihnen den Willkomm kredenzen, aber es soll par ri, zum Spott, nach Riesenweiß, Rieselweiß geschehen.« Mit fröhlichem Lächeln tat er seinen Hosenlatz auf, zog den Spritzschlauch hervor und ließ einen solchen Erguss auf die Umstehenden los, dass 260.418 eines bittern und feuchten Todes starben, die Weiber und Kinder nicht eingerechnet. Eine kleine Schar entrann dieser Seichschwämme dank der Schnelligkeit ihrer Beine. Als sie am höchsten Ort der Stadt bei der Hochschule standen, schwitzend, hustend, spuckend und pustend, begannen sie zu schimpfen und zu fluchen. »Zum Henker! Hol's der Teufel! Da schlag ein Donnerwetter drein! Potzelement, stockschwere Not! Dass dir der Schurbock in die Kachel fahr! Beim Galgen von Golgatha! Heiliges Zähholz! Sand und Sack am Bändel! Potz Türkenblut! Tod und Teufel! Da fall Ostern um Pfingsten auf einen Tag! Stern und Hagel! Morbieu! Bei meinem Bart, dass dich der Donnerstag, o seliger Veit und Florian übereinander, Sankt Blunzen und Kohlsuppe, wir sind schön gebadet und dazu noch per Risum zum Spott, als wär's nicht von einem, sondern von ein paar Riesen.« Seitdem hieß ihre Stadt Paris, denn bisher war sie Leukeke benamst, wie Strabo vermeldet, das ist griechisch und bedeutet Weißenburg, wegen der weißen Schenkel der Frauen allda. Und weil bei dieser Tauf- und Namengebung alle Anwesenden fluchten, was das Zeug hielt, sind die Pariser, als ein Volk von allen Ecken und Enden zusammengeflickt, von Natur aus tüchtige Lästermäuler, Juristen, Schwörer, gleich oben hinaus und dünkelhaft, weshalb Johannes de Barranco mutmaßt, sie trügen ursprünglich die Bezeichnung Parisier, womit man im Griechischen einen meint, der nicht aufs Maul gefallen ist. Nach diesen Ereignissen beschaute Gargantua die großen Glocken in den erwähnten Türmen und stellte ein lieblich Geläute mit ihnen an. Dabei fiel ihm ein, er könnte sie eigentlich seiner Stute um den Hals hängen, die er doch nächstens mit Käse von Brie und frischen Heringen beladen seinem Vater zurückschicken wollte. Also nahm er sie in seine Herberge mit. Die ganze Stadt kam darüber in Aufruhr, wozu die Einwohner bekanntlich leicht neigen, weshalb die Ausländer sich über die Geduld der französischen Könige verwundern, dass sie ihnen nicht von Rechts wegen die Zügel straffer anziehen, da doch alle Augenblicke eine neue Verdrießlichkeit den Kopf erhebt. Ich gäbe etwas drum, wüsste ich die Küche, wo diese ewigen Spaltungen und Meutereien zusammengebraut werden, um den Bruderschaften meiner Gemeinde die Nase davon vollzugeben. Bei der Sorbonne, wo selbst früher das Orakel von Leukeke stund, lief alles Volk zusammen, ganz rappelköpfig und furios. Dort ward der Fall erörtert und die Nachteile des Glockenraubes reichlich erwogen. Nachdem sie viele Stunden lang für und wider diskutiert und disputiert hatten, ward in Baralipton beschlossen, der Senior und Fürnehmste der theologischen Fakultät solle zu Gargantua abgeordnet werden, um ihm die heillose Untat der Glockenentführung vors Gewissen zu stellen. Einige Herren von der Universität machten zwar Einwände und führten an, dass diese Aufgabe weit eher einem Rhetor als einem Theologen anstehe, Aber trotzdem wurde dazu der Meister Janotus von Bragmardo auserlesen. Kaput 18. Wie Janotus hinging, um die Glocken bei Gargantua wieder einzutreiben. Meister Janotus, auf cäsarisch beschoren, mit einem theologischen Doktortalar bekleidet, den Magen mit Ofenspeis und getauftem Kellerwasser wohl bestellt, begab sich zu Gargantuas Herberg. Vor sich her trieb er drei Küster mit roten Riechkolben und hinter sich fünf oder sechs erzgelehrte Magister, die aus ökonomischen Gründen hübsch dreckig waren. An der Haustür begegnete ihnen Ponokrates, und der Schrecken fuhr ihm in die Beine, als er diese bedenklichen Individuen sah, denn er meinte, es seien vermummte Tollhäusler. Doch fasste er sich ein Herz, einen der Erzgelehrten im Zuge zu fragen, was dieser Fastnachtsputzenaufzug solle, und erhielt zur Antwort, sie möchten die Glocken wiederhaben. Alsbald eilte er mit der Neuigkeit zu Gargantua, damit er eine Antwort bereithalte und überlege, was zu tun sei. Gargantua nahm seinen Lehrer Ponokrates zur Seite, sowie Philotim den Haushofmeister, Gymnastes den Stallmeister und Eudemon und ratschlagte mit ihnen, was er anstellen und erwidern solle. Sie kamen überein, den Glockenwerbern den Weg mit einem Fass Wein zu versperren und sie zu einem bauernmäßigen Gurgelwaschen zu verleiten. Und damit der alte Huster und Wuster sich nicht überhebe, wenn man auf seine Forderung das Geläut herausgerückt hätte, solle man, während er hinter seinem Glas sitze, nach dem Stadtvorsteher, dem Rektor der Fakultät und dem Domkurator schicken, um ihnen die Glocken auszuhändigen, noch bevor der Theologe zum Wort gekommen sei. Nachher könne man in Gegenwart der Genannten seine Ansprache hören. So geschah's. Nach Ankunft der Bestellten wurde der Abgesandte in den Saal geführt, er räusperte sich, hustete, spuckte und begann wie folgt. Kaput 19. Die Glockenwerbungsrede vor Gargantua. Mnadies, mein Herr, Mnadies. Und Vobis, meine Herren. Es wäre äußerst huldvoll von euch, wenn ihr uns die Glocken wiedergäbet, denn wir ermangeln ihrer sehr. Wir haben seinerzeit alle Kaufangebote von den Londonern in Kahurien und von denen zu Bordeaux in Brie ausgeschlagen, die unser Geläut wegen der substantivischen Qualität seiner elementären Komplexion erwerben wollten, wie solche in der Terrestrität seiner quiditativen Natura intronifiziert ist, um die Wirbelwinde und nebulose Feuchtigkeit von unseren Weinbergen zu defendieren, will sagen, nicht von unseren eigenen, sondern von denen in der Umgebung, denn verlieren wir das Traubenblut, verlieren wir alles, Mut und Gut. Wenn ihr sie auf meine Werbung herausgebt, verdiene ich mir 10 Körbe voll Wurst und ein paar neue Hosen, die meinen Schenkeln sehr genehm sein werden. Andernfalls wird man mir wortbrüchig. Oh, bei Gott! Domine, ein paar Hosen ist ein fein Ding, et vir sapiens non aporebit eum. Haha, nicht jeder hat ein paar, der gerne möchte, ich kenne das aus Erfahrung. Denkt euch, Domine, seit 18 Tagen matagrambolisier ich an dieser schönen Allocutio. Redite quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deu. Ipi jacet lepus, da liegt der Has im Pfeffer. Meiner treu, Domine, wenn ihr mit mir in Camera Caritatis zu Abend speisen wollt, nos faciemus bonum schmausum potsapament, ego occidi unum svinum et ego habet bon vino. Und guter Wein redt kein schlecht Latein, also... De parte dei, date nobis glockas unsras, schaut, Ich gebe euch mit Fakultätsgenehmigung ein Exemplar der Sermones de Utino, das Utinam ihr uns die Glocken gebt. Vultis etiam ablassum per diem vos habibitis et nihil zalibitis. O guter Herr Domine, Glocki dona minor nobis, pots est bonum urbis, ist Stadtgut, ist zu Nutz und Frommen von jedermann, wenn sie eurer Stute gut anstehen. Unserer Fakultät stehen sie noch besser, denn comparata est stutibus incipientibus et similis est facta eis psalmo, ich weiß nicht wo, ich hatte es genau im Concepto zitiert und es ist unum bonum Achilles. Hört, ich beweis euch, dass ihr sie uns herausrücken müsst. Ego sic argumentur omnis glocca glocabilis in gloccerio glocando glocans glocativo glocare facit glocabiliter glocantes Parisius habet gloccas ergo gluck. Das heiße ich gesprochen, es steht in tertio primae im Darii oder anderswo bei meiner Seele. Einst habe ich Zeiten gehabt, da habe ich den Teufel verargumentiert. Aber jetzt dusel ich nur noch so hin und mich verlangt bloß nach einem guten Wein, einem guten Bett, einem Ofen am Buckel, vorm Bauch den Tisch und einer tiefen, vollen Schüssel darauf. Ha, Domini, ich bitte euch, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen, gebt uns die Glocken. Und der liebe Gott behüt euch vor dem Übel und unsere seligste Jungfrau verleihe euch Gesundheit. Qui vivit et regnat per omnia saecula saeculorum. Amen. Verum enim vero. Quando quidem dubio procul illepul. Quoniam ita certe meus deus fidius. Eine Stadt ohne Geläut ist wie ein Blinder ohne Stecken, ein Esel ohne Sattel, eine Kuh ohne Schelle. Wenn ihr sie nicht zurückerstattet, werden wir ewig nach euch schreien wie ein Blinder, der seinen Stab verloren hat, nach euch brälen wie ein Esel ohne Saumzeug und muhen wie eine Kuh ohne Schelle. Ein quidam latinisator, der beim Spital wohnt, sagte einmal mit einer Allusion auf die Autorität des Taponus, des Pontanus, des weltlichen Poeten, wenn's nach seinem Wunsch ginge, bestünden sie aus Gänsedaunen, und der Schwengel wäre ein Fuchsschwanz, weil ihr Bimbam jedes Mal seinen Gehirnkutteln das chronische Übel einjagte, wenn er seine carminiformen Oden dichtete. Aber nack, petete, petetak, tiktak, Scheißsack, er wurde als Heretiker verdammt. Die machen wir wie aus weichem Wachs. Doch weiter meldet der Gewährsmann nichts. Valete et plaudite, Calepinus recensui. Caput 20. Wie der Theolog sein Tuch erhielt und gegen die Sorbonisten einen Prozess anstrengte. Kaum hatte der Redner geendet, erhoben Ponokrates und Eudemon ein so schallendes Gelächter, dass sie drob zu platzen vermeinten, gerade wie einstens Crassus sich zu Tode lachte, als er einen Hodenesel Disteln schmausen sah, oder Philemon, vor dessen Augen ein Grautier Feigen verschluckte, die fürs Mittagessen gerichtet waren. In ihr Lachen stimmte Meister Janotus selber mit ein, bis allen die Augen überliefen. Denn durch die vehemente Konkussion der Hirnsubstanz wurden die lacrimalen Humores herausgepresst und neben den optischen Nerven durchfiltriert. So ward durch sie Demokrit heraklitisierend und Heraklit demokritisierend vorgestellt. Als sie sich beruhigt hatten, beriet Gargantua mit seinen Leuten über das Weitere. Ponokrates meinte, man müsse dem wackern Redner nochmal tüchtig einschenken, weil er ihnen so possierlich die Zeit vertrieben und eine größere Lustbarkeit verschafft habe als der beste Hans Wurst. Dann solle man ihm die 10 Körbe voll Wurst reichen, auf die er angespielt habe, und überdies ein paar Hosen, 3 Klafter Brennholz, 25 Eimer Wein, ein dreideckiges Bett von Gänsedaunen und eine tiefe, gehaltvolle Schüssel, was alles nach eigener Aussage für seinen Lebensabend sehr ersprießlich sein würde. Dem Vorschlag wurde beigepflichtet. Nur war Gargantua wegen der Hosen in einigem Zweifel, welche Fasson dem Redner am besten stehe. Ob auf Martingalisch zugeschnitten, wo sie dem Hintern als Zugbrücke dienen, um die Winde leichter passieren zu lassen, ob auf Matrosenart, die Nieren sanft zu erleichtern, ob auf Schweizerisch, um den Dudelsack warm zu halten, oder stockfischschwänzig, um die Lenden nicht zu erhitzen. Darum ließ er ihm einfach 6 Ellen schwarzes Tuch übermitteln und 3 Ellen Futterstoff. Das Holz wurde ihm durch die Küster vorausgefahren, die Erzgelehrten trugen die Würste und die Schüssel, das Tuch wollte Meister Janotus selbst auf den Arm nehmen. Aber einer der Magister, namens Sepp Schulterband, stellte ihm vor, das sei für einen Theologen durchaus unziemlich und unpassend, er solle es einem von ihnen überlassen. »Ha«, sagte Janotus, »Langohr, Langohr, deine Konklusion stimmt nicht in modo et figura. Dazu haben wir die Suppositiones und die Parva Logicalia, Stoffus pro quo supponit.« »Confuse«, sprach Schulterband, »ich frag dich nicht, du Langohr, quo modo supponit, sondern pro quo, er ist pro schenculis meis.« Und darum trag ich ego med ihn selbst. Sicut suppositum portat ad positum. Also nahm er sein Tuch hinterrücks wie Meister Pattler. Das lustige Ende aber kam nach, als der Huster ganz geschwollen vor Einbildung die Sorbonne in großer Sitzung um die versprochenen Hosen und Würste ersuchte. Sie wurden ihm natürlich rundweg abgeschlagen, da er sie ja, wie man wusste, von Gargantua bekommen habe. Er aber hielt ihnen vor, das sei gratis und aus Freigebigkeit geschehen, und dadurch seien sie ihres Versprechens nicht entbunden. Trotzdem wurde ihm bedeutet, er solle jetzt Vernunft annehmen, an eine weitere Belohnung sei gar nicht zu denken. »Vernunft?« brauste da Janotus auf. »Ich glaub, die ist in unseren Konventikeln nicht Mode. Ihr Verräter, ihr Hundsfötter, die Erde trägt keine solchen Schelme mehr, wie ihr seid. Ich kenne euch. Hinkt nur nicht vor dem Lahmen. Ich bin lange genug unter einer Decke mit euch gesteckt. Aber jetzt, bei der heiligen Milz, ich will's dem König melden, was für abscheuliche Spitzbübereien hier unter eurem Schutz und Schirm ausgeheckt werden.« Und der Teufel soll mich holen, wenn ihr nicht alle lebendigen Leibes auf den Scheiterhaufen kommt, ihr Schufte, ihr Halunken, Ketzer, Verführer, ihr Feinde Gottes und der Wahrheit. Wegen dieser Rede strengten sie Klage gegen ihn an, aber auch er seinerseits ließ sie vor Gericht laden. Kurzum, der Prozess wurde beim Tribunal anhängig und dort hängt er noch. Die Sorbonisten gelobten, sich nicht zu waschen, Meister Janotus und seine Anhänger schworen, sich nicht zu schneuzen, bis ihnen recht geworden sei. Infolgedessen sind sie bis zum heutigen Tage unflätig und rotznasig geblieben, denn der Gerichtshof hat die Akten noch lange nicht geschlossen, noch geschlichtet. Das Urteil soll die nächsten griechischen Kalenden herauskommen, das heißt am St. Nimmerlestag. Ihr wisst ja, diese Herren sind mächtiger als die Natur, und das gegen ihre eigenen Statuten. In den Pariser Artikeln steht bekanntlich, Gott allein vermöge Unendliches. Die Natur aber kenne nichts Unsterbliches. Sie setze jedem Ding und Zeitabschnitt sein Ziel, denn omnia orta cadunt etc. Aber diese Aktenfresser lassen die Prozesse bis in die Ewigkeit hängen und machen sie ohne Ende. So bestätigen und bewahrheiten sie des Lakedämoniers Hilo Ausspruch, der in Delphi zum Gedächtnis hing, das Elend sei des Rechtsstreites Gefährtin und bejammernswert der Prozessierer, denn eher komme er zu seinem Lebensend als zu seinem vorgeblichen Recht. NDR Kultur. Hören und genießen.